Abschnitt 4 aus David Copperfield, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 14. Kapitel, Teil 2. Am nächsten Tage saß ich immer noch in meiner seltsamen Bekleidung eingehüllt in der Stube und zählte die Minuten, aufgeregt von dem innerlichen Kampfe sinkender Hoffnungen und steigender Befürchtungen und jeden Augenblick erwartet, von dem Anblick des finsteren Gesichts erschreckt zu werden, dessen Nichterscheinen mir jede Minute neue Angst einflößte. Meine Tante war etwas gebieterischer und strenger als gewöhnlich, aber ich konnte sonst nicht bemerken, dass sie sich auf den Empfang des von mir so sehr gefürchteten Besuchs vorbereitete. Bis ziemlich spät nachmittags saß sie im Fenster und arbeitete, und ich saß neben ihr, meine Gedanken vielfach beschäftigt mit allen möglichen und unmöglichen Folgen von Mr. Murdstones Besuche. Unser Mittagessen war auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben worden, aber es wurde so spät, dass meine Tante befohlen hatte, zu decken, als der plötzliche Alarmruf »Esel« ertönte und ich zu meiner Bestürzung und meinem Erstaunen Miss Murdstone kaltblütig über den heiligen Rasenfleck reiten und vor dem Hause halten sah. »Marsch fort«, rief meine Tante und drohte mit der Faust am Fenster. »Sie haben dort nichts zu tun. Wie können Sie meinen Rasenfleck betreten? Marsch fort! Oh, Sie freches Geschöpf!« Meine Tante war so heftig erzürnt über die Kaltblütigkeit, mit der Miss Murdstone um sich schaute, dass ich wirklich glaube, sie war außerstande, sich zu bewegen und nach ihrer Gewohnheit hinauszustürzen. Ich benutzte die Gelegenheit, um ihr zu sagen, wer es sei und dass der Herr, der jetzt nachfolge, denn der Weg war sehr steil, Mr. Murdstone selbst sei. »Mir ist's einerlei, wer es ist«, rief meine Tante, schüttelte mit dem Kopf und machte nichts weniger als freundliche Gebärden aus ihrem Bogenfenster. »Ich will mich nicht beeinträchtigen lassen. Ich erlaube es nicht. Fort, Janet! Dreh ihn herum, führe ihn fort!« Und ich sah hinter meiner Tante hervor eine Art verwirrtes Schlachtstück, in welchem der Esel seine vier Füße fest in den Boden eingepflanzt, allem hartnäckig widerstand, während Janet versuchte, ihn am Zügel umzudrehen, Mr. Murdstone bemüht war, ihn zum Vorwärtsgehen zu bewegen, Miss Murdstone Janet mit einem Sonnenschirm schlug und mehrere Knaben, die als Zuschauer des Gefechts herzugeeilt waren, den Kämpfen aufmunternd zujauchzten. Als aber meine Tante unter ihnen plötzlich den jungen Verbrecher erkannte, unter dessen Obhut der Esel stand und der einer der hartnäckigsten Verbrecher gegen sie war, stürzte meine Tante hinaus, fiel über ihn her, fing ihn ein, schleppte ihn, die Jacke über den Kopf gezogen und mit den Absätzen Furchen in den Erdboden ziehend in den Garten und hielt ihn dort fest, nachdem sie Janet befohlen hatte, die Polizei und die Richter zu holen, damit er auf der Stelle gefangen, vor Gericht gestellt und abgeurteilt werde. Ihre Freude war aber bald zu Ende, denn der junge Schelm, der gewandter war, als meine Tante ahnte, sprang bald mit einem Hussa ins Weite und ließ in den Blumenbeeten einige tiefe Spuren seiner benagelten Absätze zurück und führte den Esel im Triumph mit sich fort. Miss Murdstone war gegen Ende des Kampfes abgestiegen und wartete jetzt mit ihrem Bruder vor der Haustür, bis meine Tante Muße bekäme, sie zu empfangen. Von dem Kampfe etwas aufgeregt, ging meine Tante mit großer Würde an ihnen vorbei ins Haus und beachtete sie weiter nicht, bis sie von Janet angemeldet wurden. »Soll ich hinausgehen, Tante?« frug ich zitternd. »Nein, Kind«, sagte meine Tante, »gewiss nicht«, und damit schob sie mich in eine Ecke neben sich und setzte einen Stuhl davor, als ob es ein Gefängnis oder die Schranke eines Gerichts wäre. In dieser Ecke blieb ich während der ganzen Unterredung, und von hier aus sah ich jetzt Mr. und Miss Murdstone in das Zimmer treten. »Oh«, sagte meine Tante, »ich wusste anfangs nicht, gegen wen ich die Ehre hatte einzuschreiten, aber ich erlaube niemandem, über diesen Rasenfleck zu reiten. Ich mache keine Ausnahme. Ich erlaube es niemandem. »Ihre Ansicht ist etwas beschwerlich für Fremde«, sagte Miss Murdstone. »Wirklich«, sagte meine Tante. Mr. Murdstone schien eine Erneuerung der Feindseligkeiten zu befürchten und sagte jetzt seinerseits, »Miss Trotwood, ich bitte um Verzeihung«, bemerkte meine Tante mit einem lebhaften Blick. »Sie sind der Mr. Murdstone, der die Witwe meines seligen Neffen David Copperfield von Blunderstone Krähenhorst geheiratet hat? Aber warum Krähenhorst, möchte ich wissen?« »Allerdings«, sagte Mr. Murdstone. »Sie werden mir die Bemerkung entschuldigen, Sir«, entgegnete meine Tante, »aber ich glaube, es wäre viel besser und glücklicher gewesen, wenn Sie sich um das arme Kind nicht bekümmert hätten.« »Ich stimme insofern mit Miss Trotwood überein«, bemerkte Miss Murdstone gereizt, »dass ich glaube, unsere vielbeklagte Clara war in allen wesentlichen Punkten ein bloßes Kind.« »Es ist ein Trost für uns beide, Madam«, sagte meine Tante, »die wir in die Jahre kommen und schwerlich durch unsere persönlichen Reize unglücklich gemacht werden können, dass niemand dasselbe von uns sagen kann.« »Unzweifelhaft«, erwiderte Miss Murdstone, »obgleich, wie mir schien, nicht mit sehr bereitwilliger oder freundlicher Beistimmung. Und es wäre gewiss, wie Sie sagten, besser und glücklicher für meinen Bruder gewesen, wenn er diese Ehe nie eingegangen hätte. Ich war immer dieser Meinung.« »Ich bezweifle das gar nicht«, sagte meine Tante. »Janet«, sagte sie, nachdem sie geklingelt hatte, »richte meine Komplimente an Mr. Dick aus und bitte ihn herunterzukommen.« Bis er kam, saß meine Tante ganz steif und aufrecht auf ihrem Stuhle und sah mit gerunzelter Stirn die Wand an. Als er eintrat, stellte ihn meine Tante vor. »Mr. Dick, ein alter und vertrauter Freund, auf dessen Urteil ich mich verlasse«, setzte meine Tante nach einer Pause hinzu, während Mr. Dick an seinem Zeigefinger kaute und ziemlich blöde dreinschaute. Mr. Dick nahm auf diesen Wink den Finger aus dem Mund und stand mit einem ernsten und aufmerksamen Ausdruck des Gesichtes unter der Gruppe. Meine Tante verneigte sich gegen Mr. Murdstone, der nun fortfuhr: »Miss Trotwood, beim Empfange Ihres Briefes hielt ich es, um gerecht gegen mich zu sein und vielleicht aus Achtung vor Ihnen, für besser.« »Ich danke«, sagte meine Tante und sah ihn immer noch scharf an. »Sie brauchen auf mich keine Rücksicht zu nehmen. Trotz der Unannehmlichkeit der Reise lieber persönlich als brieflich zu antworten«, fuhr Mr. Murdstone fort. »Dieser unglückliche Knabe, der von seinen Freunden und von seiner Beschäftigung fortgelaufen ist, und dessen äußere Erscheinung«, unterbrach ihn seine Schwester, auf meinen unbeschreiblichen Anzug hindeutend, »ein wahrer Skandal und eine Schmach ist.« »Janet Murdstone«, sagte ihr Bruder, »sei so gut, mich nicht zu unterbrechen. Dieser unglückliche Knabe, Miss Trotwood, hat uns vieles häusliche Ungemach und Leidwesen verursacht, sowohl während Lebzeiten meines verstorbenen geliebten Weibes als nachher. Er hat einen verstockten, widerspenstigen Charakter, ein heftiges Gemüt und ein hartnäckiges, unzugängliches Wesen. Meine Schwester und ich haben uns bemüht, seine Fehler zu verbessern, aber vergeblich. Und ich fühlte mich überzeugt, ich kann sagen, wir fühlten es beide, denn meine Schwester besitzt mein ganzes Vertrauen, dass sie diese ernste und ungeschminkte Versicherung aus unserem eigenen Munde vernehmen müssen. Ich habe kaum nötig, etwas, was aus meines Bruders Munde kommt, zu bestätigen«, sagte Miss Murdstone. »Ich bitte zu bemerken, dass ich ihn von allen Knaben auf der Welt für den schlimmsten halte.« »Stark«, sagte meine Tante kurz. »Aber durchaus nicht zu stark für die Wirklichkeit«, erwiderte Miss Murdstone. »Ah«, sagte meine Tante, »weiter, Sir. Ich habe meine eigenen Meinungen über die beste Art, ihn zu erziehen«, sprach Mr. Murdstone weiter, dessen Gesicht immer finsterer wurde. Je mehr er und meine Tante sich gegenseitig beobachteten, was sie mit großer Aufmerksamkeit taten, die gründen sich teils auf meine Kenntnis seines Charakters, teils auf meine Kenntnis meiner eigenen Mittel und Hilfsquellen. Ich bin für deren Verwendung mir selbst verantwortlich, ich handle nach Maßgabe derselben und gehe jetzt nicht weiter auf sie ein. Es genügt, dass ich diesen Knaben unter der Obhut eines meiner Freunde in einem achtbaren Geschäft anstelle, dass es ihm dort nicht gefällt, dass er fortläuft, als Vagabund sich herumtreibt und endlich in Lumpen zu ihnen kommt, Miss Trotwood, um sich an sie zu wenden. Ich wünsche Sie ganz aufrichtig, auf die wahren Folgen Ihres Benehmens, soweit ich Sie kenne, aufmerksam zu machen, wenn Sie sich von seinen Bitten bewegen lassen. »Aber erst wollen wir vom achtbaren Geschäfte sprechen«, sagte meine Tante. »Wenn es Ihr eigener Sohn gewesen wäre, so würden Sie ihn wahrscheinlich auch hingebracht haben?« »Wenn es meines Bruders eigener Sohn wäre«, fiel Miss Murdstone ein, »so wäre sein Charakter ein ganz anderer gewesen.« »Oder wenn das arme Kind, seine Mutter, noch am Leben wäre, so würden Sie ihn auch in das achtbare Geschäft getan haben«, sagte meine Tante. »Ich glaube«, sagte Mr. Murdstone mit einer Neigung des Kopfes, »dass Clara keine Maßregel bestritten hätte, welche ich und meine Schwester Janet Murdstone für die beste hielten.« Miss Murdstone bestätigte das mit einem vernehmbaren Murmeln. »Hm«, sagte meine Tante, »das arme Kind.« Mr. Dick, der die ganze Zeit über mit seinem Gelde geklimpert hatte, klimperte jetzt so laut damit, dass meine Tante ihn mit einem Blick abmahnen musste, bevor sie sagte, »des armen Kindes Leibrente hörte mit ihrem Tode auf?« »Hörte mit ihrem Tode auf«, entgegnete Mr. Murdstone. »Und es fand sich keine testamentarische Bestimmung vor, welche das Haus und den Garten, ein Krähenhaus ohne Krähen, nach ihrem Tode ihrem Knaben vermachte?« »Ihr erster Gatte hatte ihr das Grundstück ohne alle Bedingungen hinterlassen«, fing Mr. Murdstone an, als meine Tante ihn mit der größten Heftigkeit und Ungeduld unterbrach. »Gütiger Himmel, das brauchen Sie mir nicht erst zu sagen, ohne alle Bedingungen hinterlassen. Ich kann mir David Copperfield denken, wie er an Bedingungen von irgendeiner Art denkt, obgleich sie ihm vor der Nase liegen.« »Natürlich war das Grundstück ihr ohne Bedingungen hinterlassen. Aber als sie sich wieder verheiratete, als sie den höchst unglücklichen Schritt tat, sie zu heiraten, um offen zu sein«, sagte meine Tante, »hat da niemand ein Wort für den Knaben eingelegt?« »Meine selige Gattin liebte ihren zweiten Mann, Madame«, sagte Mr. Murdstone und verließ sich unbedingt auf ihn. »Ihre selige Gattin, Sir, war ein höchst unpraktisches, höchst gutmütiges, höchst unglückliches Kind«, entgegnete meine Tante und schüttelte mit dem Kopf. »Das war sie. Und was haben Sie nun noch zu sagen?« »Bloß dies noch, Miss Trotwood«, gab er zurück. »Ich bin hier, um David mit mir zu nehmen, ihn ohne Bedingungen mit mir zu nehmen und über ihn zu verfügen, wie ich es für gut finde. Ich bin nicht gemeint, ein Versprechen zu geben oder mich gegen jemand zu verpflichten. Sie haben möglicherweise die Absicht, Miss Trotwood, ihn in seinem Fortlaufen und in seinen Beschwerden gegen mich die Brücke zu treten. Ihr Benehmen, das, ich muss es gestehen, mir nicht sehr versöhnlich erscheint, veranlasst mich, das für möglich zu halten. Ich muss Sie aber warnen, dass, wenn Sie ihm einmal die Brücke treten, Sie dies für immer tun. Dass, wenn Sie sich einmal für ihn einmischen, die Verantwortlichkeit dafür für immer übernehmen. Ich kann nichts hinziehen und mich nicht hinziehen lassen. Ich komme zum ersten und zum letzten Male hierher, um ihn mitzunehmen. Ist er bereit zu gehen? Wenn er's nicht ist, und nach Ihrer Angabe ist er's nicht, aus welchem Grunde ist mir gleichgültig, so ist ihm meine Tür in Zukunft verschlossen und Ihre, setze ich voraus, wird ihm geöffnet sein.« Dieser Rede hatte meine Tante mit der gespanntesten Aufmerksamkeit zugehört und saß dabei, die Hände über ein Knie gefaltet und den Sprechenden scharf ansehend, vollkommen aufrecht. Als er fertig war, wendete sie ihre Augen auf Miss Murdstone, ohne ihre Stellung zu verändern, und sagte: »Nun, Madam, haben Sie noch etwas zu bemerken?« »Alles, was ich sagen könnte«, sagte Miss Murdstone, »hat mein Bruder so gut gesagt, und alles, was ich weiß, hat er so klar dargelegt, dass ich nichts weiter hinzuzufügen habe als meinen Dank für Ihre Höflichkeit. Für Ihre sehr große Höflichkeit, muss ich sagen«, sagte Miss Murdstone mit einer Ironie, die meine Tante nicht mehr rührte als die Kanone, neben der ich in Chatham geschlafen hatte. »Und was sagt der Knabe dazu?«, sagte meine Tante. »Willst du mitgehen, David?« Ich erwiderte »Nein« und bat sie, mich nicht vorzulassen. Ich sagte, dass weder Mr. noch Miss Murdstone mich jemals geliebt hätten und dass sie nie freundlich gegen mich gewesen wären, dass sie meiner Mutter, die mich immer zärtlich geliebt, das Herz schwer gemacht und dass ich und Peggotty dies recht gut wüssten. Ich sagte, dass ich in einer elendern Lage gewesen als derjenige, welcher wüsste, wie jung ich sei, glauben könnte. Und ich bat und flehte meine Tante, ich weiß nicht mehr in welchen Worten, aber ich weiß, dass sie mich damals sehr rührten, mich um meines Vaters Willen zu beschützen und zu befreunden. »Mr. Dick«, sagte meine Tante, »was soll ich mit dem Kinde anfangen?« Mr. Dick überlegte, schwankte, wurde klar und sagte: »Lassen Sie ihm sogleich einen Anzug anmessen.« »Mr. Dick«, sagte meine Tante triumphierend, »geben Sie mir Ihre Hand. Ihr richtiger Blick ist unschätzbar.« Nachdem sie ihm herzlich die Hand gedrückt, zog sie mich an ihre Seite und sagte zu Mr. Murdstone: »Sie können gehen, wenn Sie Lust haben. Ich will es mit dem Knaben versuchen. Wenn er wirklich so ist, wie Sie ihn schildern, so kann ich wenigstens ebenso viel wie Sie für ihn tun. Ich glaube aber kein Wort davon.« »Miss Trotwood«, entgegnete Mr. Murdstone und zuckte die Achseln, »wenn Sie ein Mann wären.« »Bah, dummes Zeug«, sagte meine Tante, »lassen Sie mich in Ruhe.« »Wie unendlich höflich«, rief Miss Murdstone aus und stand auf. »Überwältigend, wahrhaftig.« »Glauben Sie etwa, ich weiß nicht«, sagte meine Tante, ohne die Schwester zu berücksichtigen, zu Mr. Murdstone, »welches Leben das arme, unglückliche, verblendete Kind mit Ihnen geführt hat. Glauben Sie etwa, ich weiß nicht, welch ein Unglückstag es für das sanfte kleine Wesen war, als Sie ihr zuerst begegneten und sie anlächelten und anblinzelten, als ob sie zu einer Gans nicht »Bah« sagen könnten?« »Eine so feine Sprache habe ich wahrhaftig noch nicht gehört«, sagte Miss Murdstone. »Und als Sie das arme kleine Närrchen vollständig im Garn hatten«, sagte meine Tante, »Gott verzeihe mir, dass ich Sie so nennen muss, nachdem Sie dahingegangen ist, wohin Sie gewiss nicht bald kommen werden, mussten Sie, weil Sie ihr und den Ihrigen noch nicht unrecht genug getan, Sie ziehen und Sie abrichten wie einen armen, eingesperrten Vogel, damit Sie Ihr Lied singen lerne?« »Sie ist entweder verrückt oder betrunken«, sagte Miss Murdstone, ganz unglücklich darüber, dass sie den Strom der Beredsamkeit meiner Tante nicht eine andere Richtung geben und auf sich ablenken konnte. »Aber ich fürchte, sie ist betrunken.« Ohne diese Unterbrechung im Mindesten zu beachten, fuhr Miss Betsy fort, bloß zu Mr. Murdstone zu sprechen. »Mr. Murdstone«, sagte sie und drohte ihm mit dem Finger, »Sie waren ein Tyrann gegen das unschuldige Kind und haben ihm das Herz gebrochen. Es hatte ein liebensbedürftiges Herz, das weiß ich. Ich wusste es viele Jahre eher, als Sie es gesehen haben, und durch Hilfe des besten Teils seiner Schwäche gaben Sie ihm die Wunden, an denen das arme Kind gestorben ist. Das ist die Wahrheit zu Ihrer Erbauung, wenn sie Ihnen auch nicht gefällt. Und Sie und Ihre Werkzeuge mögen Sie bestens benutzen.« »Erlauben Sie mir zu fragen«, unterbrach sie Miss Murdstone, »wen Sie in einer Sprache, der ich nicht Meister bin, meines Bruders Werkzeuge zu nennen belieben?« Immer noch vollständig taub gegen diese Stimme und ihr in keiner Weise zugänglich, fuhr Miss Betsy in ihrer Strafpredigt fort. Es war, wie ich schon gesagt habe, viele Jahre, ehe sie sie sahen, und warum sie sie nach dem unerforschlichen Willen der Vorsehung sehen mussten, das zu begreifen, ist der Menschheit unmöglich. Klar, dass das arme, weichherzige, kleine Geschöpf zu irgendeiner Zeit jemanden heiraten würde, aber ich hoffte, es würde für sie nicht so schlecht ausfallen. »Das war die Zeit, Mr. Murdstone, wo sie diesen Knaben gebar«, sagte meine Tante, »das arme Kind, vermittels dessen sie sie später peinigten, und das ist eine peinliche Erinnerung für sie und macht ihnen den Anblick des Kindes verhasst.« »Ja, ja, Sie brauchen nicht zu zucken«, sagte meine Tante, »ich weiß auch ohne dies, dass es wahr ist.« Er hatte die ganze Zeit über an der Tür gestanden mit lächelndem Gesicht, obgleich die schwarzen Brauen dicht zusammengezogen waren. Jetzt sah ich, dass das Lächeln und auf einen Augenblick die Farbe aus seinem Gesicht gewichen war und er schwer aufatmete. »Ich empfehle mich Ihnen, Sir«, sagte meine Tante, »und glückliche Reise.« »Auch Ihnen empfehle ich mich, Ma'am«, fuhr meine Tante fort, sich plötzlich an seine Schwester wendend. »Wenn ich Sie noch einmal auf einem Esel über meinen Rasenfleck reiten sehe, so werde ich Ihnen, so gewiss wie Sie einen Kopf auf den Schultern haben, den Hut herunterreißen und mit Füßen treten.« Nur ein Maler, und zwar ein sehr geschickter, hätte das Gesicht meiner Tante, wie sie diesen unerwarteten Ausfall von sich gab, und das Gesicht der Miss Murdstone, als sie ihn hörte, malen können. Aber der Ton meiner Tante war so energisch, dass Miss Murdstone, ohne ein Wort zu sagen, stumm ihrem Bruder den Arm gab und stolz das Haus verließ. Meine Tante blieb im Fenster stehen und sah ihnen nach, ohne Zweifel bereit, im Falle der Esel sich wieder zeigen sollte, ihre Drohung sofort auszuführen. Da jedoch jede Herausforderung unterblieb, verschwand allmählich der strenge Ausdruck ihres Gesichts, und es wurde so freundlich, dass ich mir ein Herz fasste, sie küsste und mich bei ihr bedankte. Ich tat dies mit großer Wärme und schlang beide Arme um ihren Hals. Dann schüttelte ich Mr. Dick die Hand, der gar nicht wieder aufhören konnte, mir die Hand zu schütteln, und die glückliche Beendigung dieser Angelegenheit mit einem lauten Lachen begrüßte. »Sie haben sich nun mit mir als Vormund dieses Kindes zu betrachten, Mr. Dick«, sagte meine Tante. »Es soll mich freuen«, sagte Mr. Dick, »der Vormund von Davids Sohn zu sein.« »Sehr gut«, entgegnete meine Tante, »das ist abgemacht. Wissen Sie, Mr. Dick, ich bin auf den Gedanken gekommen, ihn Trotwood zu nennen.« ganz gewiss nennen Sie ihn Trotwood, Davids Sohn Trotwood.« »Trotwood Copperfield, meinen Sie«, bemerkte meine Tante. »Ja, allerdings. Ja, Trotwood Copperfield, allerdings«, sagte Mr. Dick etwas beschämt. Meine Tante fasste diesen Gedanken mit solcher Lebhaftigkeit auf, dass einige an diesem Nachmittag fertig gekaufte Kleidungsstücke von ihrer eigenen Hand und mit unverlöschlicher Tinte sofort Trotwood Copperfield gezeichnet wurden, und man kam überein, die anderen Kleider, die für mich gemacht werden sollten, an diesem Nachmittag wurde ein ganzer Anzug bestellt, in gleicher Weise zu zeichnen. So begann ich mein neues Leben mit einem neuen Namen und mit einer neuen Umgebung. Jetzt, wo ich von der Ungewissheit befreit war, kam ich mir viele Tage wie ein Träumender vor. Ich hatte niemals einen klaren Gedanken über etwas, was auf mich Bezug hatte. Zweierlei stand mir noch am klarsten vor der Seele: dass das alte Leben in Blunderstone weit in die Ferne gerückt war und dass für immer ein Vorhang vor meinem Leben bei Murdstone und Grimby gesunken war. Seitdem hat niemand diesen Vorhang emporgezogen. Ich habe ihn selbst in dieser Erzählung nur widerwillig für einen Augenblick erhoben und ihn gern wieder fallen lassen. Die Rückerinnerung an dieses Leben ist in meinem Innern mit so viel Schmerze, mit so vielem Seelenleid und Mangel an Hoffnung verbunden, dass ich nie den Mut gehabt habe, zu untersuchen, wie lange es eigentlich gedauert hat. Ob es ein Jahr oder längere oder kürzere Zeit dauerte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es war und aufhörte zu sein. Und das habe ich geschrieben und will es dabei belassen. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 6. Dezember 2024.